Der Nachbar am Küchentisch von Lorenz Just. Wandering properties of death, arresting moons within our eyes and smiles we did rest amongst the granite tombs to catch our verboten, so viel zu baden. Sie hat gesagt, damit muss Schluss sein. Jetzt sitze ich am Küchentisch auf einem unbequemen Hocker, starre auf die schwarze Fensterscheibe, die mein verschwommenes Spiegelbild zeigt, oder auf den Stapel Papier, den sie hier platziert hat. Wenn die Müdigkeit endlich groß wird, gehe ich nach nebenan, lege mich zu ihr und versuche zu schlafen. Die beschriebenen Blätter verstaut sie am Morgen in irgendeiner Schublade, versteckt sie vor sich selbst oder auch vor mir. Ich frage sie nicht danach. Sie denkt, dass ich etwas gefunden habe, das mir hilft, dass ich schreibe, weil ich muss. Aber ich tue es nur für sie, damit sie glaubt, dass ich etwas tue für mich, für sie, für uns. Sie sagt, sie habe das Gefühl, dass wir endlich auf einem Weg wären, einem Weg, der irgendwo hinführt, wo es vielleicht besser ist. Ich weiß nicht, woher sie ihre Ideen hat. Es macht mir aber nichts aus, jeden Abend etwas aufs Blatt zu kritzeln. Manchmal, wenn ich mich dann zu ihr lege, rutscht sie an mich heran, legt ihren Arm auf meinen Bauch, drückt ihr Gesicht an meine Brust oder Schulter, legt auch ein Bein über meine Beine. Wahrscheinlich hofft sie dann, dass ich wieder etwas gereinigter bin. Vielleicht schreibt sie selbst in einem geheimen Heft. Ein Tipp einer ihrer Freundinnen, die daran glauben, dass es möglich ist, etwas aus sich herauszuschreiben. Und nun schwört Fanta darauf und hofft, dass so etwas auch mir helfen kann. Ich freue mich über ihre Zärtlichkeit und darüber, dass sie wieder etwas an mir findet. Sie hat eine kleine Blume gekauft und auf den Küchentisch gestellt, so eine winzige Orchidee, die wochenlang blüht. Ich hatte vermutet, dass sie auch damit etwas vorhat und wollte sie gießen. Da ist Fanta dazwischen gesprungen, hat gemeint, dass die Blume nur einmal in der Woche Wasser braucht, dann aber sehr viel. Das hat sie nicht streng, eher fröhlich gesagt und mir die Kanne aus der Hand genommen. Es ist eine rosafarbene Blüte, die einem Gesicht ähnelt, mit offenem Mund und geschlossenen Augen. Solche Blumen wachsen bei uns in Astgabeln oder zwischen verrottenden Baumstämmen. Bestimmt hat Fanta sie deshalb gekauft. Aber diese ist zu klein. In ihrem kleinen weißen Becher wird sie auch nicht wachsen. Ich sollte eine für den Laden kaufen, eine größere, die ich ins Schaufenster stellen kann. Wenn es etwas einladender wäre, kämen vielleicht nicht immer nur dieselben. Erst einmal hat sich ein Weißer reingetraut. Er wollte, dass ich ihm die Haare kurz schneide, also habe ich sie abrasiert. Er hat mich im Spiegel beobachtet und darauf gewartet, dass ich ihn ansehe. Er wollte etwas sagen, glaube ich. Aber ich habe nur auf seinen Kopf geschaut und schweigend gearbeitet, bis ich fertig war. Seine Kopfhaut war ganz hell und die Haare glatt und dünn. Sie sind wie Staub aus dem Rasierer gefallen. Ich habe ihn auch massiert, Kopf und Gesicht, wie ich es immer tue. Da hat er die Augen geschlossen. Seine Haut wurde rot, wo ich meine Finger auf seine Stirn und Wangen gedrückt habe. Zum Schluss habe ich den Umhang abgenommen, ihm mit dem Handspiegel seinen Hinterkopf im großen Spiegel gezeigt. Er meinte, dass er zufrieden sei, bezahlte auch mehr, als ich haben wollte, und verabschiedete sich von mir und von den zwei oder drei anderen, die auf der Wartebank saßen. Nacheinander haben wir »Auf Wiedersehen« gerufen und uns, als er zur Tür hinaus war, verwundert angeschaut. Am Abend war ich gut gelaunt, was auch Fanta aufgefallen ist. Sie hat mein Gesicht und meine Hände geküsst. Als wir miteinander schlafen wollten, ist sie wieder aufgestanden, hat aus ihrer Handtasche ein Kondom genommen und es mir wie einen Befehl in die Hand gedrückt. Sie nimmt also nichts, will aber auch kein Kind oder noch kein Kind. In dem Augenblick habe ich alles Nachdenken sein gelassen und es mir ohne ein Wort übergezogen. Fanta hatte sich hingelegt und mich dabei beobachtet. Als ich mich über sie beugte, hat sie ihre Beine um mich geschlungen und meinen Nacken gepackt. Sie hat mich gekratzt und mit der offenen Hand ins Gesicht geklapst. Zuerst nur leicht, dass es mich nicht störte, aber dann immer kräftiger. Sie hat sich hineingesteigert, bis sie wirklich wütend war, und hat mit Fäusten auf meine Schultern und gegen meine Brust geboxt. Ich habe ihre Unterarme gegriffen und mein ganzes Gewicht auf sie gestützt. Fanta hat versucht, sich herauszuwinden, aber ich war stärker. Nach einer Weile habe ich sie vorsichtig wieder losgelassen. Sie hat nicht mehr geschlagen, sondern meinen Kopf an ihren Hals gezogen und ihn dort festgehalten. Wir haben dann erschöpft, sehr ruhig und langsam weitergemacht, bis wie von allein die Spannung wieder zunahm und wir immer schneller wurden. Zum Schluss hat sich Fanta an mich geklammert, als wäre etwas Schlimmes passiert. Als ich mich zur Seite rollte und auf dem Rücken lag, war es, als hätte ich geträumt. Ich bin einfach liegen geblieben, ohne einzuschlafen, habe an nichts Bestimmtes gedacht, nur meinen Kopf gespürt, der wie aufgeladen war. Meine Arme und Hände waren so schwer, dass ich sie nicht mehr bewegen konnte. Nichts war mehr wichtig. Auch Fanta ist liegen geblieben, hat kein Wort mehr gesagt. Vielleicht ist sie sofort eingeschlafen. Manchmal glaube ich, alles vergessen zu haben. Dann entsteht kein Bild, wenn ich mir die Fakten aufsage, die Jahreszahlen, die Namen von Flüssen, Wäldern, Menschen, Orten. Nur ein Nebel, ein Gefühl für eine unbestimmte Zeit, von der ich kaum weiß, was darin geschehen ist. Es ist nicht schade um die schwindende Erinnerung. Wochenlang fällt es mir gar nicht auf, dass meine Vergangenheit zu einem Nichts zusammenschrumpft. Und ich lebe wie jeder andere. Und wenn ich doch wieder versuche, ein Bild in mir heraufzubeschwören, muss ich mich anstrengen und die Landschaft Stück für Stück zusammensetzen. Ein feuchter, verhangener Wald, der pausenlos wächst, darin Schlammgräben, die Straßen sind, die Geisterdörfer miteinander verbinden, Wellblechhütten auf sandigem Boden, die immer wieder neu zusammengesetzt werden, Hunde, die um einen Leichnam stehen, Feuer, die unbeachtet vor sich hinschwelen, aus denen schwarze Fäden zum Himmel wachsen. Männer, die, während sie Schlaf suchen, ihre Gewehre an sich drücken, in Lumpen gekleidet, die die beste Tarnung zwischen den müllumspülten Baracken sind. Aber vielleicht sind das nur Bilder aus Filmen. Als mir klar wurde, dass es Dokumentationen, Berichte gibt, habe ich nächtelang im Café gesessen und mir alles, was ich finden konnte, angeschaut. Ich hatte gehofft, mich selbst zu sehen oder jemanden, der über mich spricht. Einmal war ich sicher, einen wiederzuerkennen, der sich erst spät unserer Truppe angeschlossen hatte. Ohne zu blinzeln, starrte er in die Kamera wie in ein Gesicht und erzählte, wie viele er getötet habe, wie vielen er befohlen habe zu töten, dass er die Toten zerhackt habe. Dann sagte er, dass er dem Bösen abgeschworen habe. In ein und derselben Stimmlage erklärte er, nur noch für ein Ziel zu leben, nämlich Vergebung zu erlangen. Und zwar nicht allein vor Gott, sondern auch vor jedem Einzelnen der Hinterbliebenen. Wenn ich mich nicht irre, ist er ein einfacher Soldat gewesen, der nie einen Befehl erteilt hat. Sicherlich hat er getötet, gefoltert, geschändet, aber nicht hundert- oder tausendfach. Wieso wollte er all die Toten auf sich nehmen, mit denen er nichts zu tun hatte? Die Kamera interessiert sich nur für die Allerschlimmsten. Vielleicht war es nicht mehr. Auch er wollte etwas sagen. Vielleicht hatte er wie ich in einem dunklen Badezimmer in der Badewanne gelegen und sich an den einen Tag erinnert, als er von der Brüstung einer Brücke aus einen Jungen zielsicher erschoss, voller Angst zuerst, dann aber froh, es geschafft zu haben. Vielleicht hat er sich danach gesehnt, seinen Kameraden wieder und wieder zu erzählen, wie er da oben an der Brüstung stand und seinen General nicht enttäuschen wollte, wie er gegen seinen Zeigefinger ankämpfte, der sich nicht beugen wollte. Der General sprang ins Wasser. Und noch bevor er wieder auftauchte, war der Finger krumm. Und alle waren gebannt von dem Knall, der von keinerlei Gegenfeuer erwidert wurde. Wie sie dann gelöst ins Wasser stürzten. Keine Gefahr weit und breit. Und auch ihr General meinte es einmal gut mit ihnen. Vielleicht hat er noch ganz andere Geschichten im Kopf, die aber niemand hören will. Also spart er sich die Einzelheiten. Zählt auf, was da war, aber übertreibt die Zahlen, bis sie unvorstellbar werden und der Krieg wird so maßlos, dass ihn kein Wort mehr fassen kann. Ein namenloser Schrecken, den zur Sprache zu bringen selbst schon eine Grausamkeit darstellen soll. Trotzdem hören sie nicht auf, ihre Journalisten bis in die fernsten Ecken Afrikas zu schicken, um dort nach unseren Kriegen zu suchen. In Handarbeit mit Gewehr und Machete geführt. Primitiv wie ursprünglich. Eine abstrakte Datenmasse. Dazu gestochen scharfe Nahaufnahmen, die die jungen Gesichter im Krieg verwaister Soldaten und Soldatinnen zeigen, bringen sie zurück. Natürlich wollen sie uns aussperren. Sie meinen zu wissen, woher wir kommen. Zur Kategorie Bürgerkrieg gehört längst der Verdacht, dass eine ganze Bevölkerung, Männer, Frauen, Kinder, zu Söldnern und Schlechtern verkommen ist. Wir stören den sterilen Frieden, führen eine Grauzone ein, in die kein Gericht Ordnung bringen kann. Denn hier ist alle Schuld, alles, was böse ist, vom Richter beglaubigt. Und ein Verbrecher ist immer schon verurteilt und bestraft. Im Zweifel sind sie alle unschuldig. Vielleicht hat eine Frau 100 wehrlose Männer erschossen, von denen keiner der war, der ihre Familie getötet hat. Um ihr Kind, von einem Mörder empfangen, dem sie an einem blutigen Tag den Rücken freigehalten hat, wird sie sich nicht weniger sorgen als die Mütter hier, die täglich entscheiden müssen, was sie ihren Kindern als nächstes kaufen. Es gibt einen Frieden im Krieg. Genauso wie es einen Krieg im Frieden gibt. Die Gewalt sitzt in den Köpfen und kann nicht hinaus. Aber ich spüre es, wenn mich ein freundlicher Deutscher im Geiste erschießt, während er mir mein Wechselgeld in die Hand geben muss. Ich spüre es und lächle so breit, dass meine weißen Zähne blitzen. Ins reiche Exil entkommen. Ich habe die große Belohnung erhalten. Viele sind gestorben, und die, die überlebt haben, haben gar nichts mehr. Alles ist kaputt, und niemand ist da, der noch die Kraft hat, wieder aufzubauen. Wer früh Soldat geworden ist, der weiß gar nichts. Der hat nichts gelernt und kann nur daneben stehen. Der kann sich kein Haus bauen, kein Feld bewässern. Ich habe Glück. Ich bin klug und habe mich immer zurechtgefunden. Im Krieg wurde ich nie verwundet, habe meinen Spaß gehabt. Und dann, als alle fliehen wollten, aber keiner konnte, habe ich es irgendwie geschafft. Vielleicht bin ich nur abgehauen, weil alle davon gesprochen haben. Wenn es jemanden gab, der schon draußen war, wurde er beneidet, bewundert, wurde fast eine Legende. Wahrscheinlich bin auch ich eine Legende. Oder es heißt, dass ich gestorben bin, weil nie wieder jemand von mir gehört hat. Selbst wenn ich wüsste, wo die Reste meiner Familie sind, würde ich keine Briefe schicken. Ich würde überhaupt nichts tun. Für mich ist es am besten, sie und alles zu vergessen. Ich kann hier niemandem meine Geschichten erzählen. Alles hat seine Ordnung und ich passe nur gerade so hinein. Mein kleiner Platz in der heilen Welt. Wäre ich nicht geflohen, würde ich jetzt in Trümmern leben. Unter Leuten, die wie Gespenster zwischen all der Zerstörung umherlaufen und sich fragen, was sie anfangen sollen. Ob sie überhaupt etwas anfangen sollen, denn die Angst bleibt, dass der Krieg einfach wieder losgeht. Die Soldaten haben sonst nichts zu tun und die Waffen können nicht für immer verschwunden sein. Vielleicht wäre es für mich keine schlechte Zeit geworden. In den verlassenen Gebieten wären wir die Ersten gewesen. Wir waren ja noch da. Bevor die Flüchtlinge zurückgekrochen wären, hätte ich ein paar Häuser, Land, alles, was übrig war, in Besitz genommen. Meine arbeitslosen Soldaten wären mir nicht davongerannt. Wir hätten uns zu helfen gewusst, uns ein paar ordentliche Hütten zusammengezimmert. Wer weiß, was uns eingefallen wäre. Eine Festung aus Schrott, die keinem Beschuss mehr hätte standhalten müssen. Auf dem rostigen Aussichtsturm hätte meine Badewanne gestanden. Das Nötigste hätten wir uns beigebracht. In chaotischen Zeiten lernt man auch ohne Lehrer. Vielleicht wäre ich Gärtner geworden. Vielleicht Koch? Wir hätten alles selbst in die Hand genommen. Meine jungen Soldaten, an ihre Gesichter kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht haben sie mich nicht gebraucht, haben kaputte Häuser, nutzlose Baracken, irgendetwas für sich behalten, um irgendetwas anzufangen. Es wird ihnen niemand helfen. Hoffentlich haben sie Land gefunden. Hier gibt es gar keinen freien Platz. Nur geliehenen Boden unter den Füßen. Auch mein kleiner Laden wird bald untergehen. Die Schwarzen kommen ohne Geld, müssen sich die Zeit vertreiben. Geduldete Schatten, die sich kaum voneinander unterscheiden. Ich rasiere ihre Köpfe, weil ich nichts Besseres zu tun weiß. Wir warten auf nichts mehr. Wir können nicht zurück. Alles ist weg. Ich erinnere mich nicht, was ich geschrieben habe. Es ist auch egal. Ich schreibe etwas anderes. Papier ist leicht zu zerknüllen. Ich zerknülle nichts mehr. Ich lasse es einfach liegen. Am Morgen schafft Fanta es weg. Es wird immer weniger, was ich jeden Abend aufs Blatt bringe. Die Müdigkeit kommt schneller und lässt mich nicht mehr so lange warten. Kaum sitze ich am Küchentisch, werde ich ruhig und die Augenlider werden schwer. Meistens ist Fanta noch wach, wenn ich mich dann zu ihr lege. Sie denkt, es käme vom Aufschreiben, dass ich jetzt besser schlafen kann. Sie sagt es nicht, aber ich sehe es ihr an. Sie ist stolz darauf, dass sie mich dazu gebracht hat und mir helfen konnte. Vielleicht hat sie recht, wer weiß. Aber ich glaube, dass es der Sex ist, der hilft. Denn wir schlafen jetzt wieder oft miteinander. Fanta sagt, ich sei wie ein junger Mann, der nicht genug kriegen kann. Aber sie sagt nie nein. Wenn ich Sex habe, will ich nichts anderes und bin freier. Es ist, als würde ich etwas Wichtiges tun. Wenn ich danach neben ihr liege, habe ich ein Gefühl, als hätte es sich gelohnt. Ich will nicht daran denken, dass sich zu Hause alles ändert und vielleicht etwas Neues beginnt. Ein leergefegtes Land ohne Ordnung und Sicherheit. Zumindest wäre ich dort nicht derjenige, der immer dankbar sein muss. Dankbar für sein friedliches Leben im reichen Land, das ihn nicht braucht und nicht gewollt hat. Der nichts erwarten darf, weil er ja schon mehr bekommen hat, als irgendjemand seiner Sorte verdient. Es ist die reine Langeweile. Aber ich darf mich nicht beschweren, nicht jammern, klagen, mich nicht besaufen, nichts kaputt machen, muss immer lächeln, sagen, wie gut und richtig alles ist, oder gar nichts sagen. Wir haben unter uns zu bleiben. Und wenn sich ein mutiges, blasses Jungchen in meinen Laden wagt, macht es Auslandserfahrung. Leb mal in deinem Grab, komm nicht raus, sagt diese Welt. Wir haben uns schlimme Geschichten erzählt. Es war nicht peinlich, es war normal. Wenige konnten sich an die Zeit vor dem Krieg erinnern. Wir haben früh angefangen, Waffen zu tragen. Später, eine Gewohnheit aus Kindertagen, sollten wir sie wieder ablegen. Doch wir waren derart vom Krieg durchdrungen, dass wir uns für den Frieden auf eine Weise hätten auslöschen müssen, wie es keine Waffe je gekonnt hätte. Vielleicht muss deshalb ein Krieg gewonnen werden, alle Gegner vernichtet, weggesperrt, beherrscht, in den Frieden gezwungen. Hier bin ich zum Frieden gezwungen, habe mich freiwillig in den Frieden gezwungen, mein Gebiet hinter mir gelassen, bin geflohen ohne Grund. Ich war nicht besiegt, nie. Ich hätte immer weiter gekämpft. Aber dann war fast niemand mehr da in meinem menschenleeren Siegerland, die verwüstete Einöde, in der ich und meine Truppe die Stellung hielten. Niemand kam, um uns von dort zu verjagen. Ich hatte mir Land erobert, das bedeutungslos wurde, da wir seine Bewohner töteten. Aber was hätten wir tun sollen? Wären wir selbst Bauern geworden? Hätte ich als Farmer meine Leute angeführt, hätte versucht, aus unserem Sieg auch Gewinn zu schlagen, wären andere Truppen lang vor der ersten Ernte, bevor irgendetwas hätte keimen können, angerückt. Nein, wir mussten diese Müllhalde als Soldaten beschützen. Bis alle Vorräte verbraucht, alle Kraft verschleudert, alle Kugeln verschossen waren. Was wollte ich sagen? Heute nichts. Das Stück Papier ist schön, so wie es ist. Aber ich krakle trotzdem ein paar Zeilen. Fanta schmeißt es weg. Sie zieht mir die Zunge aus dem Mund, um sie am Ende abzuschneiden. Nachts, wenn sie aufs Klo muss, lässt sie die Badtür offen. Ich werde vom Lärm der Spülung geweckt und schrecke auf, starre sie dann mit deutlich offenen Augen an, aber Fanta legt sich zurück ins Bett, ohne es zu bemerken. Sie klopft ihr Kissen zurecht, schon schläft sie fest. Wird zu einem Holzklotz oder einem Stein, der stumm daliegt, egal was passiert. Gestern Nacht bin ich aufgestanden, um zu sehen, was Geräusche auf der Straße zu bedeuten hatten. Einige Gestalten standen um ein Auto. Musik lief. Sie hatten Flaschen in den Händen. Einer tanzte im Scheinwerferlicht. Einer saß auf dem Bordstein. Einer lehnte gegen ein geparktes Auto, als wäre es sein eigenes. Mit weißer Farbe sprühte einer ein großes Kreuz auf den Asphalt. Beide Striche etwa einen Meter lang. Eine Markierung. Aber ich habe nicht verstanden, wofür. Der Schatten des Tanzenden schwirrte über den Boden. Obwohl die Musik leise war und ihn seine Freunde nicht beachteten, tanzte er mit schnellen, nervösen Bewegungen. Er sprang hin und her und schlug um sich, als müsste er Mücken oder andere Plagegeister vertreiben. Ich glaube sogar, dass er ein Messer in der Hand hatte. Es blitzte auf, wenn es durch den Lichtkegel der Scheinwerfer schnitt. Vielleicht trug er Kopfhörer und tanzte zu einer völlig anderen und sehr lauten Musik. Ich habe ihnen zugeschaut. Irgendwann nur noch ins Leere geblickt. Ich weiß nicht, wie lange. Bis ein ungeheures Dröhnen mich aus der Starre riss. Außer dem Tänzer war niemand mehr da. Sie mussten alle im Auto sein. Unter anwachsendem Getöse hatte es begonnen zu zittern. Eine Wolke schoss hervor. Unter dem Wagen wucherte sie heraus und verschluckte alles. Das Auto, den Tänzer, die gesamte Straße. Wie eine Wand prallte sie auf das Fenster, hinter dem ich stand. Irgendwo im Nebel raste der Motor. Sonst war nichts mehr. Der Qualm war weiß und so dicht, dass keine Bewegung, keine Schatten oder überhaupt etwas darin zu erkennen waren. Ich habe nicht gewartet, bis er sich verzogen hat. Ich wollte weder schlafen noch irgendetwas tun. Also habe ich eine Wanne eingelassen. Ich habe im Wasser gelegen, bis Fanta am Morgen ins Bad taumelte und die Hände vor ihr Gesicht riss, als sie mich dort sah. Underneath the sky, underneath the sky again. Kalt genug von Lorenz Just. Lange war er nicht mehr hier gewesen. Den Weg vom Bahnhof zur Siedlung, an den Vorgärten vorbei, hinaus zur Kläranlage, über die Felder, zuletzt den Waldweg, der zu dem aalglatten Häuschen führte, das sein Bruder mitten in einem abgelegenen Waldstück über Jahre hinweg gebaut hatte, hatte er trotzdem auf Anhieb wiedergefunden. Als ginge ihn die Welt nichts an, hatte Wolfgang damals beschlossen, eine Festung zu bauen, umgeben von einem breiten Kranz undurchdringlicher Wildnis. Er hatte ihn nicht herbestellt, hatte ihm nicht befohlen zu kommen, sondern ihn gebeten. Bitte komm. Und das war Grund genug, diesen Weg einmal mehr anzutreten. Als Georg die Einfahrt des Grundstücks betrat, brannten in den Silbertannen versteckte Scheinwerfer auf. Kurz darauf kam sein Bruder auf ihn zu, trat mitten hinein ins weiße Licht, unförmig, aber riesig. Er trug eine schwarze Daunenjacke, eine Fellmütze und hohe, klobige Winterstiefel. Seine Wangen glänzten. Seine Augen waren von Schatten verborgen. Er atmete blassen Nebel aus. Georg vergaß für Augenblicke die Kälte und lächelte. Wolfgang hob die Arme. Seine Hände steckten in schweren Fäustlingen. Er streckte sie Georg entgegen und ließ sie wieder sinken. »Ich muss dir etwas zeigen«, rief Wolfgang und lief zurück in Richtung Haus. Ein Motor surrte. Das Garagentor öffnete sich. Ein schwarzer, sauber schimmernder Wagen stand im bleichen Schein einer Leuchtstoffröhre. Die Türschlösser klackten. Blinklichter blitzten auf. Wolfgang zwängte sich hinter das Steuer, zog den rechten Handschuh mit den Zähnen aus, schüttelte den linken ab. Ein viel stärkerer Motor heulte jetzt auf. Das Auto sprang auf Georg zu, hielt abrupt, verstummte wieder. Die Wagentür knallte. Wolfgang lief zurück in die Garage, winkte Georg heran, der ihm wie durch eine gläserne Wand hindurch zugeschaut hatte. Widerwillig schlich Georg um den schwarzen Wagen herum in die Garage und beugte sich zu Wolfgang, der über einer rostbraunen Eisenplatte hockte. Es dauerte einige Sekunden, bis er sich überwand und die Hände aus den Jackentaschen zog, um seinem Bruder zu helfen. Mühsam zerrten sie die Platte zur Seite, unter der sich eine quadratische Öffnung, der Zugang zu einer Kellertreppe, auftat. »Geh schon«, sagte Wolfgang, als Georg in das dunkle Loch nur hinabstarrte und drückte mit der Fußspitze auf den Lichtschalter. Es war eine Treppe aus Beton, höchstens 10 Stufen, mehr nicht. Georg stieg hinunter, dicht hinter ihm folgte Wolfgang. Die Treppe führte in eine kleine Kammer, in der nichts war außer einer grau gestrichenen Eisentür. Georg wollte die Klinke greifen, aber Wolfgang presste ihn gegen die grob verputzte Wand und zwängte sich an ihm vorbei. Ein Schlüsselbund klapperte. Kein Quietschen, kein Kratzen. Völlig lautlos öffnete sich die schwere Tür in den Kellerraum. Wolfgang verschwand ins Dunkel. Ein leises Klicken. Da tauchte er im Lichtkegel einer Deckenlampe wieder auf, die Perlenschnur des Schalters noch in der Hand. »Komm rein«, zischte er, als Georg sich nicht von der Stelle rührte. Wolfgang zeigte auf eine hüfthohe Kühltruhe und trat an sie heran. Das Brummen der Kühlung war zuerst leise. Während die beiden schwiegen, schien es lauter zu werden. Georg senkte den Kopf und lief auf Wolfgang zu. Er ließ seine Hände auf den staubigen Deckel der Truhe fallen, was in der Stille des Kellers ein geradezu lautes Geräusch abgab. Dann hauchte er einen langgezogenen, dumpfen Ton aus, eine Art einleitendes auf das jedoch nichts folgte. Schließlich spreizte er seine Hände, ballte sie zu Fäusten und spreizte sie wieder. Sie steckten in abgewetzten Lederhandschuhen, die vor der Kälte nicht schützten. Noch einmal klapperte der Schlüsselbund. Wolfgang fingerte an einem Vorhängeschloss herum, richtete sich plötzlich in einem Ruck auf und riss den Deckel der Truhe hoch. Georgs Hände zuckten in die Höhe, die rechte schnellte gegen Wolfgangs Brust, aber Wolfgangs aufgeblähte Daunenjacke schluckte den Schlag, als wäre sie eigens zu diesem Zweck gemacht. Er packte Georg am Oberarm. »Du musst mir helfen, es wurde zu oft nach ihnen gefragt.« stieß Wolfgang in einem einzigen Atemzug hervor und schwieg. Georg schwankte in winzigen Kreisen, seine Lippen zwischen die Zähne geklemmt, die Finger tasteten durch die Luft, als suchten sie Halt. Das Holz der Theke, ein Flaschenhals, die warme Hand eines Betrunkenen, der goldene Zapfhahn. Aber da war nichts. Nur Wolfgang, der ins Leere starrte und hörbar ruhig ein- und wieder ausatmete. Für einen Augenblick schloss er sogar die Augen. Er ließ Georg Zeit, war voller Geduld und Nachsicht, als hätte er von ihm genau diese Reaktion erwartet. Georg, der sich vorgenommen hatte, auf alles gefasst zu sein, war noch während des Fußwegs durch Wolfgangs Wald zu der nüchternen Einsicht gelangt, dass es sich bei Wolfgangs Bitte im Grunde nur um eine körperlich anstrengende Arbeit am Haus handeln könnte. Etwas, das für Wolfgang allein unmöglich zu schaffen war. Er hatte sich ausgemalt, wie sie, nur die mindesten Worte wechselnd, einen zu hoch gewachsenen Baum fällen würden, von dem Wolfgang befürchtete, dass er bei einem stärkeren Unwetter vom Blitz getroffen auf das Dach seines Hauses stürzen könnte. Er hatte sie beide schon vor sich gesehen, wie sie nach getaner Arbeit einander unschlüssig gegenüberstanden und wie Wolfgang ihm gerade in dem Moment, in dem Georg anhob, etwas zu sagen, die Hand entgegenstreckte, um ihm zu danken und ihn zu verabschieden. Im Grunde hatte Georg gemeint, mit dieser Vorstellung bereits auf das Schlimmste gefasst zu sein. Jetzt atmete er schwer und mit offenem Mund. Er kniff die Augen zusammen, wiederholte sich die Worte Wolfgangs. »Du musst mir helfen. Es wurde zu oft nach ihnen gefragt.« Und wiederholte sie immer wieder, bis sie laut wurden und für einen kurzen Augenblick eine Ordnung schafften. Mit schwerer Zunge stammelte Georg schließlich: »Beide?« Wolfgang wies mit dem Kopf auf eine zweite Truhe, die an der hinteren Wand unter einem Kellerfenster stand. Georg sah hin, stand starr, riss den Mund auf, als würde er gähnen, aber er atmete nicht. Er fuhr sich mit der Hand langsam von der Stirn bis zum Kinn und hauchte in das kalte, raue Leder. Dann ließ er den Kopf sinken und blickte hinab zu dem kleinen, in die Jahre gekommenen Mann, der zusammengekauert in der Truhe saß. Die Mütze war ihm in die Stirn gerutscht. Mund und Kinn waren von einem Wollschal verdeckt. Eiskristalle glitzerten auf der bläulichen Haut. Obwohl er sich kaum erinnerte, wusste Georg doch, dass dieser Mensch sein Vater war. »Mein Vater«, dachte er und versuchte, die Jahre zu zählen, seit er ihn zuletzt gesehen hatte, aber gelangte zu keinem Ergebnis. Er knirschte hinter geschlossenen Lippen, stammelte einige kehlige Silben. »Was? Das?« brachte er endlich heraus. Unvermittelt fiel ihm auf, dass das Kellerfenster, unter dem die Mutter in der Truhe liegen sollte, mit weißer Farbe gestrichen war. Genau so hatte er es auch im eigenen Keller getan, wo er die Getränke lagerte und das Feldbett stand. Letzte Gäste, die den Heimweg nicht mehr finden würden, schickte Georg dort hinunter. »In den Wald, heute ist es kalt genug. Sie sind erfroren, Schlaftabletten, und dann gemeinsam erfroren. Wenn du willst, darfst du sie gleich morgen finden, oder irgendwer. Wir setzen sie auf einer Bank ab. Ich brauche dich. Du kannst Mama tragen, vielleicht ist sie leichter. Oben nehmen wir dann die Schubkarren.« Zum ersten Mal schaute Wolfgang seinem Bruder ins Gesicht. Georg starrte noch immer reglos auf das gräuliche Weiß der Fensterscheibe. Erst als Wolfgang die Hand hob und auf seine Schulter zubewegte, antwortete Georg: »In Ordnung.« Eine Viertelstunde später schoben sie ihre Eltern einen schmalen Trampelpfad entlang. Wolfgang ging voran. Er kannte jeden Winkel in seinem Wald, wie er sagte. Georg versuchte erfolglos, den Blick auf den Rücken seines Bruders gerichtet zu halten. Die kleine Mutter, die im Alter zugenommen hatte, saß vor ihm in der Schubkarre. Ihre Beine ragten steif über den Rand der Schubkarre hinaus. Sie trug weiße, winterliche Lederstiefel, die in der Dunkelheit zu fluoreszieren schienen. Georg glaubte, das Modell zu erkennen, aber ihm fiel nicht ein, wo oder wann er es schon einmal gesehen hatte. Es war eine klirrend kalte Nacht. Gefrorenes Laub knirschte unter den Schuhen und den Rädern der Schubkarren. »Zu hell«, dachte Georg. Normalerweise liebte er klare Nächte, vor allem wenn Vollmond war. Heute aber wäre Finsternis besser gewesen. »Wie Wolfgang es wohl angestellt hatte«, überlegte Georg. »Hatte er ihnen die Winterkleidung angezogen? Wie hatte er sie in das Kellerloch getragen, in die Truhen gehievt? Ob Martina geholfen hatte? Ob sie dieses Geheimnis geteilt hatten? Seit wie vielen Jahren? Würde er Martina treffen?« Dass er nichts geahnt hatte, ärgerte ihn. Wolfgang musste es seit langem geplant haben. Schon als er begonnen hatte, sein verfluchtes Haus zu bauen. Alles mit dem Geld der Eltern, die es begrüßt hatten, dass ihr Ältester in etwas Dauerhaftes investieren wollte. Damit hatte er einfach nicht rechnen können. Und trotzdem, dachte Georg, hatte er im selben Augenblick, als Wolfgang den Deckel der Truhe hochhob, auf einen Schlag alles verstanden. Ob Wolfgang ihr Zimmer angerührt hatte? Die kleine Dachkammer, die er ihren Eltern für den Lebensabend versprochen hatte? Ein schönes Kinderzimmer. Hatten sie ein Kind? Ob Martina überhaupt noch bei ihm wohnte? Für Georg spielte es keine Rolle. Er würde nicht auf den Morgen warten. Wenn Wolfgang und er fertig wären, würde er keine Fragen stellen. Er wollte kein Geld, keine Freundlichkeit. Er würde seinem Bruder die Hand schütteln und gehen. Was hatte er getan, als er Wolfgangs Nachricht bekommen hatte? Wobei hatte er ihn unterbrochen? Georg erinnerte sich nicht. Es würde ihm wieder einfallen, wenn er erst auf dem Heimweg wäre. Wohin? Georg lächelte. Alles war plötzlich sehr weit weg. Seine Arbeit, die Menschen, die er kannte, die Wege, die täglich anstanden. Als hätte diese kurze Zeit ein gesamtes Jahrzehnt verschluckt. Es musste an der ungewohnten Bewegung liegen, an der Nacht, an der ungewohnten Situation. Trotz der Kälte war er ins Schwitzen geraten. Aber das Laufen tat gut. Die kühle Luft, die Stille, das Schweigen. Warum ärgerte er sich? Er hätte nicht kommen müssen. Die Neugier hatte ihn getrieben. Er hatte wissen wollen, was geschehen war. Jetzt wusste er es. Im Grunde seines Herzens hatte er es immer gewusst. Wolfgang war wirklich sein Bruder. Er war nichts Besseres. In jedem Fall nicht das, was ihre Eltern in ihm gesehen hatten. Er könnte bleiben, überlegte Georg. Vielleicht würde sein Bruder den Kamin anfeuern. Es war viel Zeit vergangen. Vielleicht würde diese Nacht eine Art Stunde Null begründen. Wolfgang hatte ihn mehr als nur um Hilfe gebeten. Er hatte ihn in sein dunkelstes Geheimnis aufgenommen, dachte Georg. Vielleicht, durchfuhr es ihn, hatte Wolfgang all das auch für ihn, für seinen Bruder getan. Brüder sind nun einmal Brüder, wie ihr Vater oft gesagt hatte. Georg war sich jedoch nie sicher gewesen, was diese Feststellung für seinen Vater bedeutet hatte, ob sie überhaupt etwas bedeutet hatte. Ein Ast, der ihm übers Gesicht streifte, riss Georg aus seinen Gedanken. Er zuckte zurück, wischte sich über die Wange. Nichts regte sich im Wald, außer Wolfgang und ihm und den Schubkarren, in denen die steifen Eltern leise vor sich hin holperten. Trotzdem schien es Georg, als lauere etwas zwischen den kahlen Bäumen. Als Kind hätte ihn die Angst gepackt. Heute wusste er, dass da nichts war. Keine Gespenster, keine Gefahr. Drei Meter vor ihm schnaufte sein Bruder. Auch vor ihm fürchtete Georg sich nicht. Beide waren sie älter geworden, ruhiger und schwerfälliger. Unter der dicken Daunenjacke hatte Georg zwar nicht erkennen können, ob auch Wolfgang zugenommen hatte, aber es war zu vermuten. Das Geld der Eltern, das eigene Haus, das Auto. Es klang Georg nach einem behaglichen, erfüllten Leben. Sein Bruder hatte alles, was er brauchte. Nur heute Nacht, dachte Georg, für diese letzte Sache hatte Wolfgang niemanden außer ihm. Mit einem lauten »So« zwängte sich sein Bruder zwischen einer Wand dichter Büsche hindurch. Plötzlich standen sie am Waldrand, vor ihnen ein eisig glitzernder Acker. Noch etwa 100 Meter schoben sie die Karren einen Forstweg entlang. Der Boden war festgefroren wie Zement. Die Eltern wackelten hin und her, als es über die tiefen Reifenspuren der Traktoren ging. Endlich wurde Wolfgang langsamer. Sie steuerten auf eine Bank aus morschem, silbrigem Holz zu. »Hier saßen sie oft, haben das Wild beobachtet«, erklärte er. Er fischte eine Thermoskanne und einen Lappen aus seinem Rucksack, schüttete etwas heißes Wasser über die Sitzfläche und verwischte es. Er wischte auch über die Lehne. »Los jetzt«, rief er seinem Bruder zu. Sie packten ihre Eltern unter den Armen, zerrten sie aus den Schubkarren. Die Füße schleiften über den Boden. Gerade so saßen sie aufrecht. Wolfgang rückte sie aneinander. »Er hat sie so eingefroren, dass sie auf einer Bank sitzen können«, dachte Georg und kam sich für einen kurzen Moment wie der kleine Bruder vor, der bei den Streichen des Älteren dabei sein darf. Wolfgang goss noch einmal heißes Wasser zwischen die steifen Eltern, packte sie bei den Schultern und drückte sie zusammen, als wollte er sich mit einer kräftigen Umarmung von ihnen verabschieden. Georg trat einen Schritt auf sie zu. Schon richtete sich Wolfgang wieder auf. Er rieb die Thermoskanne ab und klemmte sie dem Vater zwischen die Beine. Den Lappen stopfte er in seine Jackentasche. Breitbeinig stellte er sich vor den beiden auf, prüfte noch einmal, ob die Szenerie auch den gewünschten Eindruck machte. Möglicherweise flüsterte er sogar ein paar Worte. Georg konnte es nicht genau erkennen. Für letzte Worte blieb aber, überlegte er, bei der nun doch anstehenden Beerdigung genügend Zeit. Dann klopfte sich sein Bruder mit den flachen Händen zweimal auf den Bauch, drehte sich herum, zog die Augenbrauen hoch, griff eine der beiden Schubkarren, sagte, »Bald soll es schneien. Besser, ich warte das ab und rufe dann erst die Polizei.« Georg nickte nur. Schon ging es zurück. Wolfgang schien erleichtert. Sie liefen jetzt auf breiteren Wegen in großem Bogen um den Wald herum. Auch die Schubkarren hüpften jetzt höher. Georg hatte gedacht, dass es tatsächlich besser wäre, wenn er sie finden und, so wie von Wolfgang vorgeschlagen, auch als Erster mit der Polizei sprechen würde. Er war unvoreingenommener. Vielleicht würde er die Überraschung besser spielen können. Er wollte aber nicht darauf bestehen. Außerdem verstand er, warum Wolfgang auf den Schnee warten wollte. Er hatte auch gar nicht die Kraft, seinem Bruder zu widersprechen. Er war müde, erschöpft und auch verwirrt. Viel war passiert. Wolfgang stapfte mit ihm durch die Kälte. So hatte ausgerechnet ihr Vater sie zu guter Letzt noch zusammengebracht. Auf einem merkwürdigen Umweg. Georg kicherte. »Wie lange hattest du sie da unten?«, fragte er. Wolfgang sah aus den Augenwinkeln zu ihm hinüber, wies mit dem Kopf nach links. Sie bogen in einen Waldweg ein. »Sag schon, erzähl ein bisschen«, beharrte Georg, der nun erneut hinter seinem Bruder herlaufen musste. »Wie bist du auf diese Idee gekommen?«, rief er. »Griechisches Modell oder was?« Jetzt seufzte Wolfgang und sog die kalte Luft ein. »Nein, ich habe sie so gefunden. Sie hatten einen Brief hinterlegt. Sie hätten nicht mehr gewusst, wozu weitermachen. 10 oder mehr Jahre ohne Kraft, etwas Richtiges zu tun. Niemandem wäre geholfen. Sie wollten keine Behinderung sein. Sie haben geschrieben, dass sie im Keller liegen und haben noch Anweisungen gegeben. Wenn dein Bruder mithilft, wenigstens zum Schluss, kriegt er etwas vom Geld, hat Papa geschrieben. Ich kann ihn dir zeigen, den Brief. Geld kriegst du also auch.« Mit jedem seiner Schritte bewegten sich Wolfgangs breite Schultern auf und ab. Georg kannte den Rhythmus dieser Schritte, doch jetzt fiel er ihm auf, als sähe er ihn zum ersten Mal. Sein Bruder schwieg, und auch Georg hatte keine weiteren Fragen, keine Sätze, keine Worte. Er stolperte hinter Wolfgang auf die Lichtung des Hauses. Sofort brannten die Scheinwerfer auf. Er wollte seinen Bruder rufen, wollte, dass Wolfgang, der wie ein Schatten unermüdlich vor ihm herlief, stehen blieb, sich umdrehte. Er wollte ihm sagen, dass er jetzt gehen würde. Aber schon war Wolfgang ins Haus getreten und die Tür war offen geblieben. Als die Dämmerung anbrach, lag Georg nackt im verlassenen Bett seiner Eltern. Die Heizung brummte und der Geruch von verbranntem Staub stieg auf. Das Bettzeug war zuerst eisig kalt gewesen. Er hatte sich darin zusammengekauert wie ein Ungeborenes. Aber nach und nach hatte seine Körperwärme sich durchgesetzt und ausgebreitet. Georg hatte sich auf den Rücken gewälzt, die Beine ausgestreckt. Jetzt lag er da, kerzengerade, starrte auf die holzvertäfelte Dachschräge und spürte, wie der Schlaf über ihn kam. Irgendwo im Erdgeschoss knarrte eine Tür. Schritte waren zu hören. Geschirr klapperte. Wahrscheinlich war es Martina, die den Tisch deckte. Der Nachbar am Küchentisch und Kalt genug von Lorenz Just. Gelesen von Jonas Beck. Regie Susanne Krings. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.